doch es zerbrach an dir. Deine Gefühle waren nicht mehr bei mir. Mit den Gedanken warst du hinter einer anderen Tür. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Es sollte doch alles auf Ewigkeit sein. Das haben wir uns doch geschworen. Und jetzt hab ich dich für immer verloren. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Wir waren noch immer wie Bonnie und Clyde. Alles an uns war unsterblich. Und jetzt ist alles vorbei. Wir waren doch den Sternen greifbar nah. Unsere Liebe war wie ein Vulkan. Du hast unser Glück aufs Spiel gesetzt. Die Hoffnung stirbt ja meist zuletzt. Nun steht auf deinem Herz ein Schild mit besetzt. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Es sollte doch alles auf Ewigkeit sein. Das haben wir uns doch geschworen. Und jetzt hab ich dich für immer verloren. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Wir waren noch immer wie Bonnie und Clyde. Alles an uns war unsterblich. Und jetzt ist alles vorbei. Wir waren grenzenlos vereint. Du lässt mein Herz hier nun. Unsere Pläne sollten eigentlich andere sein. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Es sollte doch alles auf Ewigkeit sein. Das haben wir uns doch geschworen. Und jetzt hab ich dich für immer verloren. Wenn du gehst, dann stürzt der Himmel ein. Wir waren doch immer wie Bonnie und Clyde. Alles an uns war.